Bald schon wird unser Heiland erscheinen, denn es ist schon die Zeit bald erfüllt. Dann nimmt er in den Himmel die Seinen, wo das Sehnen und Leiden erstillt. Dort über den Wolken wartet unser Heim. Dort über den Wolken werden wir eins sein. Dort über den Wolken wartet unser Heim. Dort über den Wolken werden wir eins sein. Hier auf Erden bist du nur ein Fremdling, denn dein Heim ist im Himmel bereit, wo das Lob nur für Gott, unseren Herrn, klingt. Ja, dort werden wir ewig eins sein. Dort über den Wolken wartet unser Heim. Dort über den Wolken werden wir eins sein. Dort über den Wolken wartet unser Heim. Dort über den Wolken werden wir eins sein. Dort wird jeder dem Heiland nur danken für sein Werk, das auf Erden geschah. Doch nur der kann das Ziel einst erlangen, der getreu bis ans Ende hier war. Dort über den Wolken wartet unser Heim. Dort über den Wolken werden wir eins sein. Dort über den Wolken wartet unser Heim. Dort über den Wolken.